Das frühe Japan. Zeitalter der Mythen und Götter. Japanische Inseln um 1000 vor Christus. Im Zeitalter der Götter, irgendwann vor langer, langer Zeit, als die Erde noch dampft und schäumt, steigen der Göttervater Izanagi und die Göttermutter Izanami vom Himmel herab und rühren mit ihren göttlichen Speeren im brodelnden irdischen Sumpf. Als sie ihre Speere wieder aus der wässrigen Masse herausziehen, bilden sich an deren Spitzen Klumpen aus Salz, die zurück in den Ozean fallen und dort die ersten Eilande bilden. So beginnt die Geschichte Japans. Begeistert von dem, was sie geschaffen haben, steigen Izanagi und Izanami selbst auf eine der Inseln hinab, rammen ihre Speere in den weichen Boden und geben sich einem enthemmten Tanz hin, der mit ihrer Hochzeit seinen Höhepunkt findet. Mit jeder ihrer Bewegungen gebären Izanagi und Izanami weitere Götter. Auch die Sonnengöttin Amaterasu wird auf diese Weise geschaffen. Ihre Nachkommen begründen die Herrschaft der Tennos, jener kaiserlichen Regenten, die bis heute das geistliche und weltliche Oberhaupt Japans sind. So jedenfalls will es der Gründungsmythos. Denn am Beginn der japanischen Kaiserliste steht der Tenno Jimmu, der 660 vor Christus den Thron bestiegen haben soll. Jimmu, so berichten die Chroniken, habe zahlreiche Kriegerstämme unterworfen und das japanische Kaiserreich begründet. Doch tatsächlich ist dieser erste himmlische Gebieter nur eine Figur des Mythos, von den alten Chronisten erdacht, um das ehrwürdige Alter des japanischen Kaiserhauses bis in die graue Vorzeit zu verlängern. Noch bis 1945 ist es für Archäologen unmöglich, diesen Gründungsmythos anzutasten. Wer es dennoch wagt, wissenschaftliche Theorien über die Entstehung Nippons zu veröffentlichen, der riskiert Repressalien und hohe Gefängnisstrafen. Die Ursprünge der japanischen Kultur sind rätselhaft. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, woher die Vorfahren der heutigen Japaner kommen. Vermutlich zieht es Angehörige ganz verschiedener Völker, vor allem aus Nordasien, über Jahrtausende hinweg auf die vielen kleinen und großen Inseln im Pazifischen Meer. Heute erstreckt sich die japanische Inselkette von Norden nach Süden über mehr als 3000 Kilometer. Ihre Fläche allerdings ist kaum größer als die Italiens. Zu Beginn des ersten vorchristlichen Jahrtausends kann von einer Verbindung der einzelnen Eilande untereinander in Form einer organisierten Staatlichkeit allerdings noch keine Rede sein. Vielmehr muss man sich die japanischen Inseln als ein kompliziertes Mosaik aus einer Vielzahl von besiedelten und unbesiedelten Eilanden vorstellen. Archäologische Funde belegen aber, dass die Bewohner der einzelnen Inseln durchaus in der Lage sind, miteinander in Kontakt zu treten und eine frühe Form des Warenhandels aufzubauen. Nichtsdestotrotz kann man für das alte Japan um 1000 vor Christus von einer relativen Abgeschlossenheit sprechen, denn die Insulaner haben noch kaum Kontakt zur Außenwelt. Erst etliche Jahrhunderte später, etwa um 300 vor Christus, werden sie Verbindung zum benachbarten, technisch schon wesentlich weiterentwickelten China aufnehmen. Auch zu Beginn des ersten vorchristlichen Jahrtausends sind die Chinesen ihren asiatischen Nachbarn schon weit voraus. Sie befinden sich auf einem ersten Höhepunkt ihrer Kulturgeschichte, denn die chinesischen Handwerker beherrschen bereits vollkommen die Technik der Bronzeherstellung und Verarbeitung. Während es in Japan noch einige Zeit dauern wird, bis sich die Fähigkeit zu schreiben entwickelt hat, schreibt man in China bereits. Und so verwundert es nicht, dass die frühesten Texte, die über Japan berichten, aus der Feder chinesischer Chronisten stammen. Diese ersten Zeugnisse japanischen Lebens datiert man heute auf die Zeit zwischen 200 vor und 200 nach Christus. Da für die erste Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends schriftliche Quellen fehlen, müssen wir dem vertrauen, was uns archäologische Funde verraten. Funde, Das sind in diesem Fall vor allem Keramikarbeiten. Denn die frühen Japaner sind äußerst talentierte Töpfer. Die Besonderheit ihrer Arbeiten besteht in der ausgesprochen detailverliebten und kreativen Gestaltung der Artefakte. Mit Hilfe verschieden dicker Schnüre, aber auch mit Muscheln und anderen Dingen ihrer alltäglichen Umgebung, pressen die Handwerker kunstvolle Muster in den weichen Ton. Auf diese Art und Weise entstehen spiralförmige Ornamente, die rund um das Gefäß verlaufen. Oft erinnern sie an Feuerzungen, Strudel oder Wellen. All diese Gefäße und Figuren werden noch ohne Töpferscheibe und Brennofen gefertigt und bleiben unglasiert. Die auf diese Weise entstehende Schnurkeramik gibt dieser frühen Epoche der japanischen Geschichte auch ihren Namen. Man spricht von der Jomon-Zeit, denn Jo bedeutet Schnur und Mon Muster. Die Keramikgefäße, die die Menschen der Jomon-Kultur herstellen, bestechen noch heute durch ihre filigrane Gestaltung und ihr auffälliges, lebhaftes und oftmals expressives Dekor. Typisch sind zum Beispiel flammenartige Spiralmuster. Die Jomon-Epoche erstreckt sich über einen sehr langen Zeitraum der japanischen Frühgeschichte, von 13.000 bis 300 vor Christus. Im ersten Jahrtausend vor Christus haben wir es daher schon mit den Menschen der späten, relativ weit entwickelten Jomon-Kultur zu tun. Da das Klima zu jener Zeit im Land inmitten der üppigen Schilfgefilde warm und mild ist, herrscht auf den japanischen Inseln eine überaus üppige Vegetation. Somit dürfte es den Bewohnern der Eilande nicht schwergefallen sein, die in den Wäldern in großer Zahl lebenden Wildschweine und Hirsche mit Hilfe zu diesem Zweck ausgebildeter Hunde zu jagen und zu erbeuten. In den Küstenregionen ergänzen die Menschen ihren Speiseplan durch Schalentiere und Fische. Während das Jagen vornehmlich Aufgabe der Männer ist, sammeln die Frauen Wurzeln, Beeren, Nüsse, Pilze, Früchte und andere Pflanzen, die sie in hierfür hergestellten Keramikgefäßen transportieren und aufbewahren. Die Schnurkeramik ist also nicht nur schön, sondern durchaus auch nützlich. In Küstennähe hat man auch Gefäße gefunden, die offensichtlich dazu verwendet wurden, aus dem Meerwasser Salz zu gewinnen. Die Entwicklung von Gefäßen sowie Gruben und anderen Lagern zur Vorratshaltung hat es den frühen Inselbewohnern erlaubt, sesshaft zu werden. Waren sie lange Zeit als Jäger und Sammler in den Bergen, Wäldern und an der Küste unterwegs, siedeln sie nun in Dorfgemeinschaften, die etwa 30 Mitglieder umfassen. Sie wohnen in sogenannten Grubenhäusern, die mit Bambus abgedeckt sind. Die Wohnstätte eines Japaners der Jomon-Zeit befindet sich in einem kreisrunden Loch im Boden, das mit einer zylinderförmigen Stangenkonstruktion überbaut ist, die Matten aus Bambus trägt. Im Inneren der Behausung, die nur aus einem Raum besteht, befinden sich eine steinerne Herdstelle sowie mehrere Schlafstellen. Mit der Sesshaftwerdung geht außerdem einher, dass die frühen Japaner in einfacher Form, noch ohne Zug- und Lasttiere, Landwirtschaft betreiben. Sie bauen beispielsweise Kürbisse, Bohnen und Kastanien an. Auch eine Pflanze, die für den gesamten asiatischen Raum eine enorme Bedeutung erlangen soll, taucht auf den japanischen Inseln bereits im ersten vorchristlichen Jahrtausend auf: der Reis. Seit mindestens 7000 vor Christus wird er erfolgreich in Südchina kultiviert. Bis heute ist nicht geklärt, wie sich die Reispflanze über ganz Nordasien verbreiten kann. Japan und Korea jedenfalls scheint sie mehr oder weniger zur gleichen Zeit erreicht zu haben. In der Folgezeit prägt der Reis das Leben auf den japanischen Inseln entscheidend. Nicht umsonst wird das Inselreich auch als Land der ewig fruchtbaren Reisähren bezeichnet. Als Opfergabe für die Götter, als Naturalsteuer und schließlich auch als Grundnahrungsmittel ist er fortan nicht mehr aus dem japanischen Alltag wegzudenken. Vor allem aber wird der Reis zum Symbol japanischen Zusammenlebens. Im Reisanbau ist der Ursprung des japanischen Gruppendenkens verankert. Denn das ertragreiche Anbauen der anspruchsvollen Nassreispflanzen verlangt Arbeitsteilung, Organisationsvermögen und Zusammenhalt. Aber nicht nur in den Bereichen Landwirtschaft und Keramik sind die Menschen des frühen Japans aktiv und kreativ, sondern auch in der Erforschung der Abläufe und Gesetzmäßigkeiten der Natur um sie herum. So entstehen in der Spätphase der Jomon-Zeit beeindruckende Monumente, die auf erstaunliche mathematische und auch astronomische Fähigkeiten hindeuten. Man hat beispielsweise die Überreste eines Turmes gefunden, dessen Säulen den Stand der Sonne zur Sommersonnenwende markieren. Die Schatten, die die Säulen werfen, verlaufen an diesem Tag diagonal zur Turmbasis. Man geht davon aus, dass es sich bei diesem Bauwerk um eine Art frühen Kalender gehandelt hat. Was man allerdings nicht findet, sind Gebäude oder Keramiken, die Rückschlüsse auf die Verehrung von Gottheiten zulassen. Da weder eine schriftliche Überlieferung noch bildhafte Darstellungen der Götter der Jomon-Kultur vorhanden sind, weiß man über die Religion der japanischen Frühzeit nur sehr wenig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verehren die frühen Insulaner Naturgottheiten in Form von Sonne, Feuer, Wasser und Erde. Dies würde ihrer Lebenswirklichkeit an der Küste und in den Wäldern und Bergen der japanischen Inseln durchaus gerecht werden. Sie beten an, was sie tagtäglich erleben und was ihr Dasein bestimmt. Naturorte von besonderer Ausdruckskraft, wie mächtige Wasserfälle, besonders steile Felsvorsprünge oder uralte Baumriesen, dienen den Menschen der Jomon-Zeit als Orte der Spiritualität. An diesen rituellen Plätzen rufen sie ihre Götter an und beten zu ihnen. Neben dem Kontakt zu den der Natur innewohnenden Gottheiten suchen die Menschen der Jomon-Zeit auch die Verbindung zu ihren Ahnen. In Riten nehmen sie Kontakt zu ihren Verstorbenen auf und befragen sie zu Vergangenem und Zukünftigem. Wie die Religion muss auch vieles andere, was die Geschichte des frühen Japans betrifft, im Nebel der Zeit verbleiben. Zu spärlich sind die Zeugen der Vergangenheit, die bereit sind, Auskunft zu geben über eine längst vergangene Epoche, das Zeitalter der Mythen und Götter. Über das Ende der Jomon-Kultur hingegen weiß man heute recht gut Bescheid. Um 300 vor Christus erreichen neue Einwanderergruppen vom asiatischen Kontinent die Inselkette und revolutionieren durch ihr Wissen vor allem im Bereich der Metallverarbeitung das Leben der einheimischen Insulaner. Zum Teil vertreiben sie die Jomon-Menschen, zum Teil gehen sie in der einheimischen Bevölkerung auf. Man kann sagen, dass die Insulaner von diesem Zeitpunkt an zu der asiatischen Bevölkerungsgruppe verwachsen, von der die heutigen Japaner abstammen. Was vom Zeitalter der Mythen und Götter bleibt, ist der Glaube an die Geburt des ersten Tennos. Bis heute gilt der regierende japanische Kaiser als dessen Nachfolger und wird von seinem Volk, trotz aller Erkenntnisse über die japanische Frühzeit sowie trotz des hohen technischen Niveaus des Landes und des Erfolgs auf dem Weltmarkt, wie ein Gott verehrt. Alle Ausgaben von CD Wissen finden Sie im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Sprecher dieses Hörbuchs ist Gerd Heidenreich. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München.